www.youtube.de. Die Aufnahme läuft. Zum zweiten Mal. Ja. Zum zweiten. Okay. Jetzt muss ich ja noch mal von vorne mit anstoßen machen, warte. Dann musst du ja mal vorne machen. Ey, da bist du ja besoffen, wenn du jetzt noch fünfmal. So, das ist die siebte Variante. Hallo. Ja. Mein Name ist. Wie heiße ich denn noch gleich? Stefan, hallo. Komm wieder zu dir. So. Ey, jetzt ist die erste Flasche weg schon alle. Ja. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Und ich habe nicht gekriegt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, hätte ich fast gesagt, zur 37. Ausgabe. Nee, zur 38. Zur 38. Sieht jetzt schon los. 38. Ausgabe des blog.über.de Podcasts. Mein Name ist René. Ja, und ich bin Stefan. Hallöchen. Ja, und Prost erstmal, Stefan. Ja. Ja. Eine Premiere. Ja, eine Premiere, genau, weil wir sitzen das erste Mal an einem Tisch. Ja. Na, also Auge zum um Aufzeichnen. Auge. Zum Aufzeichnen. Zahn um Zahn. Ja, genau. Also wir haben zum ersten Mal eine Aufzeichnung mit uns beiden, so face to face. Ja. Und das erste Mal, dass uns eine Panne passiert ist. Ärgerlich. Also noch, es ist ja noch nie was schief geworden. Ärgerlich. Ne? Und du musst erstmal wohl trinken. Aber wir haben ein neues Aufnahmegerät, ihr hört es schon. Etwas anders, vielleicht die Tonqualität. Ja. Etwas ungewohnt, aber ihr werdet euch dran gewöhnen. Und ja, cool hier, René. Cool, dass ich mal hier sein darf. Ja, ne? Schön. War jetzt ein Jahr nicht hier. Jetzt müssen wir die ganzen alten Witze nochmal reißen. Also um es mal zu erklären, wir hatten gerade schon mal aufgezeichnet, aber uns ist da eine technische Panne passiert. Ja, aber egal. Das nächste Problem wird wahrscheinlich ein Batterieproblem werden. Ja, das kann passieren. Also da müssen wir schnell wechseln. Ja. Nicht wundern. Ist wie, welche Lampe muss da leuchten? Damit ich nochmal... Ich glaube, wenn die Batterien eisen, leuchtet nichts mehr. Achso, das ist gut. Ja. Aus diesem Grund, aufgrund dieser Panne... Die letzte Folge dieses Jahr. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Vielleicht ist es deswegen. Das sollte nicht anders sein. Das sollte so sein. Ja. Wir haben nämlich heute eigentlich was vor. Jetzt wollte Stefan gerade sein. Der hat nämlich mittlerweile Wasser in sein Sektglas gemacht. Ja, wir haben nämlich schon Pizza getrunken. Wir haben Pizza gegessen. Ah, gegessen. Aber ich habe zu viel Alkohol getrunken. Also Stefan hat ein Glas Sekt getrunken. Ich habe hier die letzte Aufzeichnung eben komplett... Wir haben fast eine Flasche Sekt, haben wir leer. Egal. Wir müssen jetzt ganz schnell mal nach Bamberg telefonieren. Also wir haben heute ein paar Sachen vor. Ihr kennt die Leute in Bamberg. NG und Mr. Scotch. Vom Geil Ablabern Podcast. Und die zwei Sachen, die wir heute vorhaben, ist einmal ein Jahresrückblick und einmal wollten wir halt mit den Jungs mal telefonieren. Und ich würde sagen, ich werfe mal ich freue mich drauf. Skype an. Hoffentlich, sie zeichnen gerade auch eine Sendung auf. Und zwar live. Und vielleicht stören wir ja gerade. Ich werde mal hier ein bisschen Sound machen. Stefan, vielleicht kannst du da mal hier ein bisschen mit. Und hier ist so ein Drehkugel. Ach, cool. Oh. Das war etwas viel. Ist sogar Stereo. Geht gar keiner ran. Geht keiner ran. Ja, dann kümmern wir uns ja so. Ja, hallo. Hallöchen, hier ist Berlin. Hallöchen, wer ist denn da? Wir haben es als Überraschungs-Connect noch angekündigt hier. Oder habt ihr Glück, dass wir anrufen? Ja. Uns ist nämlich eine kleine Panne passiert. Wir haben schon eine Weile aufgezeichnet und müssen jetzt mal von vorne anfangen. Ah, das kennt man ja. Das können wir aus leidlicher Erfahrung können wir euch da nachfühlen, wie es euch gerade geht. Ist euch auch schon passiert? Diverse Male, ja. Na, diverse Male? Wo seid ihr denn? Seid ihr ganz schön weit weg vom Mikrofon? Oder wie ist das? Achso, Entschuldigung, warte mal. Ich werde mal das Mikro hinnehmen. Ja, wir haben ja für euch ein extra Mikrofon. Ah, jetzt ist es super. Ja. Kristallklar. Kristallklar. Ja, was ist denn bei euch gerade angesagt? Ja, wir lauschen gerade dem Reisebericht von Markus aus Thailand. Und das passt perfekt zu dem Kristallklar und dem Meer da. Ja. Ja. Wieso? Ja. Das Meer war kristallklar, ja? Also ich war noch nie schnorcheln vorher in meinem Leben, aber was man da sieht unter Wasser, das ist eine komplett andere Welt. Also wer es noch nicht gemacht hat, schnorcheln in Thailand oder Ägypten oder so, das ist total krass. Also Korallen und Farben und ich dachte, man sieht Fischchen und cool, ja, aber du siehst nur Fische. Ja? War nicht von euch auch irgendwie einen neuen Reisebericht aus dem fernen Venezuela. Venezuela. Ja, unsere Maite war in Venezuela. Ah. Ja, genau. Aber wir haben ja ein ganz anderes Thema, weil, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben im Soundcheck, wir sind euch ja, wir haben so ein kleines Zeitloch, ne? Ja, ein Portal quasi, eine andere zeitliche Dimension. Ein Raumzeitkontinuum. Ja, 1.21 Gigabyte. Ja, bei euch liegt das Weihnachtsfest noch davor Und bei uns ist es schon abgelaufen. Ja, richtig. Naja. Sehr interessant. Also da würde ich mich mal von sowohl von euren Zuhörern als auch von unseren irgendwie mal über Comments irgendwie freuen, wie ihr es findet. Ja. Also die das heißt, wir müssen euren Zuhörern noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Genau. Ja. Und ich frage euch, was ihr zu Weihnachten gekriegt habt. Ja, also, ich habe es schon ausprobiert, es macht super viel Spaß, aber was es ist, erzähle ich euch dann irgendwann später mal. Sehr gut, da sind wir auch gespannt auf die nachweihnachtlichen Geschenke-Videos. Genau. Ja, ich hoffe mal, wir hören auch mal was von deinem Weihnachtsgeschenk, das du dir selbst gemacht hast. Ja, kurz vor Weihnachten. Ich habe mir vor Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk gemacht? Meinst du im August? Ein fernasiatisches elektronisches Aufnahmegerät habe ich doch da irgendwo gelesen. Das sag mal, zugelegt, ach, das nee, das ist vom Stefan. Das ist meins. Das, ach so, das, ja, das H2 Zoom, ne? Ja, genau. Genau. Für dich ist er durchgefallen, habe ich mitgekriegt. Ja, ich habe es mir einfach nicht gekauft. Ich würde nicht sagen durchgefallen. Aber ich freue mich dann, wenn ich von euch da mal Aufzeichnungen höre mit dem Gerät. Dann kann man das viel besser einschätzen, wie das so ist. Mhm. Ja, ich hab mir ein anderes zugelegt, aber da kann ich jetzt leider, weil ja Weihnachten für mich noch nicht war, noch nichts zu sagen. Hast du auch eine junge Tochter? Da hat man gesucht, wo die Geschenke versteckt sind. Aha. Ja, also wie gesagt, ich habe es ehrlich gesagt vergessen mit den Geschenken. Liegt ja auch schon eine Woche zurück. Naja, vergisst man viel. Und jetzt Silvester schon klar. Silvester ist ja, naja, steht da, liegt ja vor uns so für, wie für euch auch. Also bei mir wird es langsam eng mit Silvester. Ja. Nee. Ja, ist ja schön, dass wir euch mal live an der Schippe haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch gut. Also wir freuen uns auch. Sehr schön, sehr schön. Ja, nach meiner Forderung in der letzten Sendung nach mehr Kollaboration ist es ja gleich eine erfreuliche Entwicklung. Ja, zum Thema Kollaboration haben wir auch irgendwie, wir müssen mal Blog-Roll aufmachen auf unserer Seite. Auch, ja, ne? Naja, aber das Links bringt machen. Ja dem Zuhörer nichts. Also ich denke, wir sollten eher kollaborieren. Ja. In dem Bereich kollaborieren, ne? Entschuldigung, ich habe wirklich dadurch, dass wir jetzt schon zweimal aufzeichnen. Ist dein vierte Glas heute. Ja, ist schon die erste Flasche Sekt weg. Auch unerlaubte Dopro-Sekt. Ja. Nee, ihr hattet doch diese Weihnachtsgeschichte vor. Das wäre eine interessante, da müssen wir mal gucken. Also vielleicht kriegen wir da mal was auf die Beine. Ich denke, da würden unsere Zuhörer eine Menge Spaß bei haben. Ist ja erst nächstes Jahr wieder. Oder generell irgendwie eine Kurzgeschichte. Ich habe schon mal ein bisschen, muss ja nicht unbedingt zu dem Thema sein, aber generell finde ich es mal cool. Irgendwie sowas vertonen, finde ich schön. Ja. Der war schon mal gesucht, ein bisschen so Kurzgeschichten, aber es ist doch relativ schwer, irgendwie so ein Open-Source-Plot oder so. Da muss man sich dann selbst ausdenken. Ihr habt doch kreative Mädels immer bei euch. Vielleicht wird da die ein oder andere mal eine Geschichte auf die Beine gestellt kriegen. Nichts gegen Mädels, aber ich. Vielleicht müsste man da irgendwie so schon eine Mutter irgendwie, weil die müssen da ständig irgendwie Geschichten abends erzählen. Oder? Ja, richtig. Mhm. Wir können ja mal, bei uns sind auch irgendwie junge Kinder am Start, nicht? Gerade frisch geboren. Ja. Doch. Aber die sind auch zu jung, um Geschichten zu hören. Ja, hatten wir gerade das Thema, weil wir haben nämlich in der letzten Woche herausgefunden, dass der Witzmann, der bei uns öfters einen Kommentar hinterlässt, dass der zum Vater wird in Kürze. In Kürze? Und da hat er nichts erzählt. Ja, in Kürze ist sieben Monate noch, aber es ist auf jeden Fall schon alles unter Dach und Fach. Ja, genau. Also abbestellen kann es ja nicht mehr. Inevitable. Und er hat sogar einen Auto-Countdown auf seinem Blog da irgendwie eingerichtet. Nein. Ja. Wann es losgeht. Web 2.0, sage ich nur. Kind 2.0. Dann haben wir uns gedacht, wie wird es für die Kinder sein, der jetzigen Generation, wenn sie später mal die Podcasts und Blogs und was weiß ich alles für Web 2.0 Müll über ihre Eltern lesen, hören und schauen können, das vor und während ihrer Geburt produziert wurde. Ja, also wir sind ja mitten in unserem Jahresrückblick. Wir werden auch gleich mal wieder zu dem Thema switchen. Habt ihr irgendwie letztes Jahr was Tolles erlebt? Große Fortschritte gemacht, worauf ihr stolz seid? Ja. Zu spontan. Ich auch nicht genau. Ja, ich habe es auch mal aufgehört. Das fand ich gut. Nee, das ist doch schon mal was. Das ist der Key-Marker im Jahr 2007 gewesen. Ich würde mal sagen, bei dir kommt der Lifestyle 2.0. Ja, und Gesundheit und so. Ist schon, also das ist so, der was ich, wenn ich eine Zeile über 2007 schreiben sollte, dann würde ich das schreiben. Ja. Und ihr podcastet seit einem Jahr, ne? Oder? Weil seid ihr schon länger da? Seit November. Seit November, na gut, okay, das ist noch. Aber so richtig dabei seid ihr jetzt halt im letzten Jahr gewesen, richtig aktiv, ne? Das war eure größte Podcaster-Zeit sozusagen. Ja. Dieses Jahr ist richtig, stimmt. Also wann haben wir angefangen? Im November letzten Jahres, ne? Ja. Genau. Schon über ein Jahr. Also ist echt cool. Das ist auch so ein Einschnitt irgendwie, obwohl es zum letzten Jahr gehört, eigentlich genau genommen. Ja. Schon ein Einschnitt bei mir jetzt so gesehen. Also sind wir am Sonntag, ist fest eingeplant, wie auf dem Terminkalender. Ja, geht uns auch so. Ja, nee, dann ist ja... Ja, würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal schnell wieder unsere Zuhörer weiter bedienen, weil unsere Sendung ist ein bisschen kürzer als eure. Ja. Und ich denke, wir können das mit dem, wir werden nochmal zueinander finden. Ja, ich hoffe doch. Hoffentlich, ja. Und ja, dann wollen wir euren Zuschauern ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ja, euren Zuhörern. Und wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Richtig, hoffentlich erlebe ich das jetzt noch. Ja. Alles klar, Andy, Scott und Markus, glaube ich, war es, ne? Ja, genau. Ja, dann habt noch viel Spaß heute Abend. Genau. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, genau. Ja. Und lieben Gruß an eure Hörer. Genau. Bis, auch noch. Danke. Bis nächstes Jahr. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, wunderbar. Ja, toll. Ja. So, das war live. Das Ersatzmikro zur Seite. Wird eine längere Sendung dieses Mal. Ach, das macht man. Ja, man verquatscht sich halt schnell, ne? Der Stefan guckt nochmal sicherheitshalber, was die Leuchte sagt. Aber alles schick. So, dann machen wir hier mal die schicke Technik wieder auf Strom sparen. Ich muss mal kurz. Ja, René übergibt sich. Nein, so schlimm war es nicht. Das war Körperbeherrschung. Ja. Das war jetzt, wie gesagt, alles etwas spontan. Eigentlich sollte der Anruf später kommen. Genau. Aber genau. Da wir ja eine kleine Panne hatten. Machen wir jetzt einfach ganz normal weiter, oder René? Ja. Der Jahresrückblick. Genau, dann leg mal los. Was ist der für dich auch neu? Ja, erzähl mal, was haben wir denn? Wir werden das mal monatweise jetzt durchgehen, was so gewesen ist. Also in dieser Folge haben wir vor, die ersten 6 Monate mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Dazu habe ich mal so die Highlight-Beiträge rausgesucht und der eine oder andere wird vielleicht sagen oder sich wundern, ob das wirklich schon so lange her ist, weil das Jahr geht euch ja bestimmt auch so, ist wieder ratzfatz vergangen. Oder? Aber ich muss sagen, ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Ja, aber wenn man es jetzt so hört, so Stichwörter, dann weiß man es vielleicht. Ist vielleicht auch ganz interessant, weil der Zuhörer für sich dann auch so sagen kann, stimmt, ich hatte damals diesen Beitrag gelesen und da war bei mir gerade das und das im Leben abgegangen. Also vielleicht ist es für euch auch schön, mal einen privaten Rückblick zu machen anhand der Beiträge, wenn ihr regelmäßig unseren Blog liest. Dann leg mal los, Januar, Stefan. Januar, ja, da gab es für dich eine ganz besondere Phase, weil du hast gerade über Ziele nachgedacht in deinem Leben. Macht man, glaube ich, immer. Sollte man nicht nur am Jahreswechsel machen, aber ich dachte, ich nehme es mal zum Anlass. Und da hatte ich euch so ein bisschen, bin ich euch ein bisschen mit auf den Keks gegangen vielleicht, dass ihr doch mal über euer Leben nachdenken sollt und was ihr denn so Tolles vorhabt. Kommst und so. Du jetzt da auf. Du hast auf jeden Fall ein paar gute Ratschläge gegeben, wie man Ziele umsetzen kann oder wie man sich das irgendwie für sich selber entscheiden. Ja, dann ist ja dieser Beitrag wieder top aktuell. Definitiv. Neues Jahr, neue Ziele. Ja. Na? Ja, und dann hat es zwar nicht dich erwischt, aber deine Lebensgefährtin Julia, die ist beim Schwarzfahren erwischt. Die ist beim Schwarzfahren, beim unbewussten Schwarzfahren erwischt worden. Tolle Story, um es kurz zu fassen. Es ist gut ausgegangen. Ich wollte den Schwarzfahrpunkt mal kurz fassen, damit sie hier nicht als Schwarzfahrerin dasteht. Sie ist in die Straßenbahn eingestiegen, wollte gerade die Karte lochen und wurde schon des Schwarzfahren bezichtigt. Details zu diesem zu dem Ablauf der Geschichte findet ihr im Beitrag L15, genau. Unsere Susanne hat ein neues Lebensdomizil bezogen mit ihrem gemeinsamen Freund und mittlerweile ja auch Ehemann. Ja. Ihr kennt es aus der letzten Blackstories-Folge. Das kommt aber erst später. Richtig. Stimmt, letzte Blackstories-Folge waren die beiden da dabei. Sehr gut angekommen, kann ich euch sagen. Die hat sich größtenteils verbessert, ne? Wohnungstechnisch. Ja, definitiv. Ja. Und das ist halt so miteinander. Und die Pizzi, unsere Bloggerin Pizzi, hat einen Survival Guide für die Grüne Woche geschrieben. Und jetzt im Januar steht ja auch wieder die Grüne Woche an, glaube ich, ne? Ja. In Berlin. Da möchte ich zur Grünen Woche nochmal ganz kurz das Plakat von TV Berlin erwähnen. Ah. Ach, Julia kommt. Wir haben. Schläft nicht. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Wir hatten eine technische Panne. Aber wir haben gerade schon mit Bamberg telefoniert. Genau. Hast du verpasst? Ja. Sag doch mal unseren Hörern guten Tag. Also so eine Stimme hat sie nicht wirklich. Als ich sie kennengelernt habe, hatte man eine viel höhere Stimme. Stimme. Ja. Grüne Woche. Willst du noch was sagen? Grüne Woche, nö. Nee. Gar nicht. Grüne Woche. Und zwar gab es ein Plakat von meinem damaligen Arbeitgeber TV Berlin. Da stand ganz groß Grüne Woche und darunter war abgebildet eine Polizeistaffel, um es so zu sagen. Also ganz viele Polizeiwagen. Und ihr dürft ja mal raten, zu welchem Anlass das war. Lass mal den zu. Was? Ja, Grüne Woche war es natürlich nicht, es war zum 1. Mai. Ja, kann ja sein, dass auch zur Grünen Woche ganz viele Polizei. Richtig, oh, diese Rentner, diese aggressiven Rentner. Ja, der ran auf Kugelschreiber und Aufkleber. Ja, das war also der Januar. Was haben wir ja immer gehabt? Schwarzfahren, Grüne Woche und Ziele. Ziele sollte man immer haben, wie gesagt. Ja. Genau. Februar. Februar, ja, ein kurzer Monat wie jedes Jahr. Obwohl, nächstes Jahr ja nicht. Schaltjahr? Nee. Ja. 2008 ist ein Schaltjahr. Für alle, die es nicht wissen, Schaltjahr hat der Februar immer einen Tag mehr. Oder zwei? Ja, wie 32 Tage, oder? Nee, der hat doch sonst 28, oder? Ja, richtig. Und dann hat er jetzt 29. Nein, oder? Richtig, der hat jetzt 29. Das sag ich doch, Schaltjahr. Das heißt, wenn du am Mittwoch Geburtstag hast, hast du nächstes Jahr am Freitag Geburtstag. wenn du nach Februar Geburtstag hast. So kannst du dir das merken. Ich finde es fies, dass Stefan mich hier mit Sekt abfüllt und selber immer nur Wasser trinkt. Hast du noch was zu trinken? Noch einen Schluck. Ja. Wir sitzen nämlich hier in der Küche, wir sitzen quasi direkt in der Quelle. Hier ist ein kleines Studio aufgebaut. Ja. Nee, erzähl mal weiter. Februar, kannst du dem Stefan noch mal kurz was trinken geben? Misch mal bitte ein bisschen Wodka rein, damit der hinterher kommt. Nicht pur? Nein, Wodka ist egal. Kannst du nicht das nehmen? Oder? Auf dem Berg. So, Februar hatten wir ja. Ja. Maite ist da aktuell gewesen. Sie hat nämlich mit ihrem Orchester einen Auftritt in der Philharmonie gehabt. Ja. Das hatten wir ja auch so entsprechend bekannt gegeben, ne? Kann sich noch erinnern. Ich werde mal kurz eine Rauschquelle hier. Dankeschön, Julia. Gern geschehen. Ja. Das ist cool. Wir machen jede Sendung hier, weil die kriegt man dann umsonst was zu trinken. Ja. Nee, was war Maite hatte richtig? Maite hatte ein Konzert einen Auftritt mit ihrem Orchester. Ja. Ne? Und wenn sie mal nicht mit ihrem Orchester spielt, geht sie halt in die Russendisco. In die Russendisco. Das kennst du ja auch noch. Und da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ist das echt schon wieder so lange her? Das war im Februar. Das ist ja auch schon. An den Russendisco 10 Monate kann ich mich auch erinnern. Und auch an die Philharmonie-Geschichte. Ja, das war Ende Februar. Da war, das war doch da, wo wir den Orchestergraben haben wollten. Richtig. Und da hätten wir jetzt mit dem Zoom H2, mit dem wir jetzt gerade aufzeichnen, wahrscheinlich richtig gute Aufnahmen machen können. Definitiv. Und dann würden wir wahrscheinlich im März gar nicht mehr geblockt haben. Oder haben die Internet im Gefängnis? Weiß ich nicht. 5 Jahre Gefängnis wegen Urheberrechtsverletzung. Gefängnis ist doch Luxus heutzutage. Oder? Stimmt. Ich habe heute welche gesehen, die waren nicht im Gefängnis, die mussten auf der Straße wohnen. Egal. Februar? Immer noch? Immer noch Februar, ja. Thema Axel, Laufen, Hundekacke. Ja. Hundekacke? Nee, nicht Hundekacke. Nee, eben. Hundekacke war Panko. Hunde, genau. Oh, jetzt gibt es ja noch süßes Zeug. Süßes, sonst gibt es saures. Und zwar, Axel joggte seit Februar. Joggte er seit Februar? Er hat irgendwann das Joggen... Da hat er wohl zum ersten Mal so bekannt gegeben. Er hat so das Joggen für sich entdeckt, ne? Mhm. Und jetzt spreche ich schon wieder mit vollem Mund, kriege wieder einen Anschluss im Nachhinein, aber mir wird das hier vor die Nase gereicht. Ja. Mhm. Musst du nur. Also, Axel, da ist ja Alkohol drin, merke ich kaum. Nimm mal noch mehr davon. Axel joggte, fing an zu joggen, und seine Übungsstrecke war eine Hundestrecke. Ne? Mhm. Und dann sind öfter mal Hunde irgendwie, die wollten mit ihm spielen und das hat ihn, glaube ich, ein bisschen genervt. Er hätte nicht auf dem Hundeübungsplatz laufen können. Ja, über die Balken muss. Mhm. Aber, ich sag mal, mit Tretminen, Julia geht schon. Eins der Kinder, schreit schon wieder. Ist ja nur eins da. Ihr müsstet bei Kindern, wenn ihr euch Kinder anschafft, auf die Menge aufpassen. Zu nee, spät für einige. Ja, aber auf jeden Fall hat er mit Tretminen nicht so zu kämpfen. Er war ja unser alter Arbeitsbetrieb inmitten von Pankow schon gefährlicher. Da hat man immer, wenn man zur Tür reinkam, die Firma und seine Schuhsohle kontrolliert und es war nichts dran, hat man die Bäckerfrost gemacht. Ja, uah, und es ist mir öfter passiert, dass ich mit Geruchsfüßen ankam. Du warst das. In der Firma haben wir immer gegrübelt. Er hatte schon wieder Kacke am Fuß. Ja, da durfte doch jeder mal ran. Ja. Da können wir ja mal den Ronny grüßen. Also auf jeden Fall, Ronny, genau. Ja. War schade eigentlich, dass irgendwie... Aber gut, das hat doch was Trauriges, so ein Jahreswechsel. Irgendwie. Ja, man kann mal zurückblicken. Ja, Prost nochmal. Haben wir nicht so traurige Musik, die wir einspielen können? Nee. Für Musik ist noch ein bisschen Zeit. Ja, das war, also wie gesagt, Axel joggt und der hat es im Februar ungefähr angefangen und ist jetzt auch noch aktiv dabei. Ne? Also muss ja, das ist auch eine Sache, die hat er jetzt fast ein Jahr durchgezogen. Das nenne ich mal geradlinig. Ja. So, und du hast auch was erlebt. Improvisationstheater, Admiralspalast. Ja, sehr schöne Sache. In Berlin. Die Habe-Kerkeling-Geschichte werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja, das hatten wir in der ersten Aufzeichnung. In der, ja, genau. Wir sind war aber langweilig. 2.0. Also nicht nochmal erzählen. Ja, Improvisationstheater war ich ja nicht nur einmal. Das, glaube ich, war das erste Mal. Oder war ich da mit Julias Eltern? Wir hatten das zum Geburtstag verschenkt. Das ist sehr gut angekommen. Ich weiß es nicht. Ja, ist sehr zu empfehlen. Maite hat übrigens einen Tipp gehabt für ein noch preiswerteres Improvisationstheater. Statt 15 Euro oder 16 Euro, die wir gezahlt haben, bezahlt man da nur 10 Euro. Ist eventuell ein Trackback auf den Beitrag, müsst ihr mal gucken. Beitrags-ID findet ihr in den Shownotes unter blog.juba.de. Dann war der März dran. Das war für uns persönlich ein Highlight im Blog, weil wir hatten unseren ersten Geburtstag. März, genau. Ein Jahr blog.juba.de. Und wir haben so viel gefeiert, dass an dem Tag die Seite gar nicht erreichbar war. Es lag aber nicht an uns, sondern Technik kann auch manchmal Probleme machen. Das kennt er ja auch heute. Und der erste Geburtstag. 12 Monate, 365 Tage blocken. War eigentlich nicht schlecht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja damals ganz schön gekämpft um dich. Um mich? Ja. Das kämpft um deine Frau. Ja, ich hatte diese Blog-Idee ja schon eine ganze Weile mit mir rumgeschleppt. Ja, du hast mich die ganze Zeit. Ich habe Stefan immer gepiesert, habe gesagt, komm, lass uns loslegen, lass uns das einfach mal machen. Und ja, jetzt im Nachhinein, coole Sache, oder? Ja, also bereut haben wir es auf keinen Fall. Ja. Ne? Also es ist immer was los. Das ist eins der wenigen Projekte in unserem Leben, die wir gesagt haben, die sich lohnt. Nee, also es ist nicht. Also war schon eine gute Angelegenheit und ich muss jetzt ehrlich sagen, mir würde was fehlen, wenn dieser Blog nicht existieren würde. Das hast du schön gesagt. Und ich hoffe, euch wird auch was fehlen. Hast du meinen Taschenblock? Ja. Nee, ich muss. War nur Spaß. Ja, und dann gibt es ja im März immer den Frauentag. Da gab es eine sehr kontroverse kleine Diskussion zum Thema Frauentag. Aha, ich und, kann mich nicht erinnern. Das könnt ihr euch... Entschuldigung, gerne nochmal durchlesen. Worum geht's? Um den Frauentag. Warum, was ist da um die Rolle der Frau. Es ging wohl darum, ja, warum also man Julia hatte ihren abgesperrten Bereich in der Küche. Wir sitzen übrigens gerade in der Küche während der Aufzeichnung. Ich muss auch sagen, die Kette ist ganz schön weit. Also, ist der Wahl. Oh, Entschuldigung. Ja. Ist Julia dran? Nee. Ja, das war gut. Also Frauentag, sehr kontrovers. Ich finde es überhaupt nicht kontrovers, sondern die Frauen, die ihren Tag haben, finde ich völlig in Ordnung. Richtig. Na, darum ging es halt. Das gab es auch Leute, die die andere Meinung hatten. Ach so? Ja. Haben wir die IPs geblockt von denen? Das war sogar eine Bloggerin. Ach so? Aber es hatte sich ja alles beruhigt. Das war eine Bloggerin? Ja. Liest ihr den beiden nochmal durch. Echt? Ja, und da waren wir schon beim nächsten Thema. Du hattest schon Maite und Improvisationstheater gesagt, aber Maite hat noch andere Sachen, und zwar Restauranttipps gegeben. Und im März war sie zum Beispiel im Tiroler Altenstadion in Berlin. Weißt du, was mir da gerade auffällt? Nein. Die Frauentagsgeschichte haben wir in unserer ersten Version der Aufzeichnung übergangen. Nein, haben wir nicht. Ach, da war ich gerade nicht anwesend. Ja, wir müssen nämlich dazu sagen, der Leo hatte leider vorhin, was heißt leider? Er hat während der Sendung angerufen, ja. Und rufen doch nochmal an. Pff, jetzt ist es mittlerweile... Okay, ist der schläft schon um 5. Nee, um 9 ist es. Nee, ja, der Leo, wollte ich auch kurz noch dazu sagen, hat in den letzten Aufzeichnungen, ist er immer reingeplatzt, obwohl eigentlich schon Schlafenszeit ist. Und ich dachte heute so, es wird ja heute nicht passieren, weil er ja nicht zugegen ist. Den haben wir nämlich, heute ist der 23. Dezember, muss man dazu sagen. Und damit wir die Weihnachtsvorbereitung machen können, haben wir ihn zu den Großeltern gegeben. Und ja, dann rief er während der Aufzeichnung doch tatsächlich an. Und Stefan guckt ganz kritisch, ob das Gerät noch läuft, aber ist noch erschienen. Ja, und mit Leo ist ganz doll versprochen, werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder ein bisschen was machen. Wirklich? Ja. Ich habe ihn gefragt und er hat absolut Lust darauf und wir finden halt einfach nicht die Zeit dazu. Es sind ja nur 25 Folgen. Im Jahr, stimmt. Das würdest du aber hinkriegen. Ja, wir kriegen das hin auf jeden Fall. Versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort. Okay, wenn du das sagst. So, aber wir waren bei dem Restaurant-Tipp. Genau. Also sehr empfehlenswert. Tiroler Alpenstadel, lecker essen. Da war doch dieses lustige Foto, wo keiner auf dem Stuhl saß. Ja, das ist bei manchen Leuten so. Sobald man ein Fotoapparat rausholt... Und der Tisch verschwunden. Ja. Oder es gab keine Gäste, man weiß es ja nicht. Na? Also sie war mit der Firma da gewesen, ne? Ich glaube, es war eine Firmenveranstaltung. Es ist übrigens in Berlin das Tiroler Alpenstadel. Ja. Für die... Die außerhalb Berlin. Hast du gesagt in Tirol? Oder? Nein, aber wir haben ja auch Zuhörer über die Berliner Grenzen. Überregional. Ja. Wir sind ja überregional. Na, jetzt gibt es ja eh keine Grenzen mehr. Die polnische Grenze wurde abgeschafft. Und die tschechische. Und die tschechische auch. Die Grenze im Kopf. Schengen, Stichwort Schengen. Schengen. Die Grenze im Kopf gab es ja schon lange nicht mehr. Nein, Polen. Natürlich nicht. Ja, zum Benzin. Okay, sind wir noch im März? Wir sind noch im März und wir sind noch bei Leo. Weil Leo hat die Schule besucht. Richtig, Leos erster Schultag. Jetzt werden einige, die den Leo kennen, sagen, Leo, der ist doch erst 4 Jahre, wie kann denn der schon den ersten Schultag gehabt haben? Und da muss ich dazu sagen, es war natürlich nicht sein erster richtiger Schultag. Wir waren auf der Hauptschule, an der ich mein Abitur gemacht habe. Auf der Baumschule. Auf der Baumschule. Nein, wir waren auf dem Gymnasium, auf dem ich mein Abitur gemacht habe. Und ich wollte Leo einfach mal die Möglichkeit geben, in einer Unterrichtsstunde beizuwohnen. Und hatte ausgewählt Geografie. Erdkunde. Ja, jetzt sagt Stefan Erdkunde, das wusste ich irgendwie schon. Ja, aber jetzt sage ich mal, das lateinische Wort klingt irgendwie intelligenter. Das heißt doch nicht Erdkunde. Heißt es Erdkunde? Ich würde sagen Erdkunde. Kunde? Früher hieß es Geografie. Nee, früher hieß es Heimatkunde, Erdkunde. Nein. Wie Kunde? Ja, nee, Sexualkunde meinte ich. Ja, okay, nee, gut, da hast du aufgepasst. Geografie. Auf jeden Fall, das hat leider nicht geklappt. Die Lehrerin hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Geografieunterricht und so haben wir uns das einfach so angeguckt. Aber Das ist wirklich ein Mods-Gaudi. Ich habe es mit einem Kumpel gemacht. Wir sind damals mit Mitte 20 nochmal ins Gymnasium und haben uns in eine 7. Klasse gesetzt und haben dort den Erdkundeunterricht mitgemacht und es war sehr, sehr spaßig. Ja, ist zu empfehlen. Manche werden vielleicht noch was dazulernen. Ja, kann ja immer sein. Ne? Man vergisst ja auch einiges. Ja. Die Welt verändert sich. Das war März, ne? Ja. War quasi ein Volltreffer und ein Volltreffer war auch dein Kinoausflug zu Hugh Grant. Du, ich habe mich gewehrt gegen diesen Film mit Händen und Füßen. Ja, ja, deswegen habe ich das ja auch als Highlight rausgesucht. Und mitten ins Herz ist der genau. Film. Ein Song für dich. Eine liebe Schnulze vor dem Herrn. Aber mit einem richtig geilen Soundtrack für mich. Ja, doch, das lief mal sehr, sehr gut. Dürfen wir jetzt natürlich hier nicht singen, tut mir leid. Ja, und wir haben es, also Way Back to Your Life oder irgendwie so. Ich meine jetzt nicht Pop Goes Your Heart. Das ist natürlich der absolute Hammer. Hm? 80er Jahre Sound. Ah, da gab es ja noch andere. Da war noch ein anderes, was also der Simi Soundtrack war, Way Back to Your Heart oder so. Und das gehört zu unserem wochenendlichen Soundtrack. Ach ja? Ja, wir haben einen Wochenend-Soundtrack. Echt? Stehst du früh Samstag auf, spielst ihn ab und legt die Scheibe ein, genau. Es ist Wochenende. Genau, so ist es. Cool. Und also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film nicht so gut. Echt? Ich fand ihn gut. Ja, ich war jung, verliebt. Ja. Hast jetzt zwei Kinder, alles klar. Ja, aber Musik ist doch, glaube ich, auch ein gutes Thema, oder hast du noch März? Ein Thema haben wir noch im März, bevor wir jetzt eine kleine Pause machen können. Wir sind schon ziemlich weit heute. Der Norovirus. Der Norovirus im März. Ist ja immer noch aktuell. Im März? Der ist schon das ganze Jahr aktuell. Echt? Jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Ja, so Ende des Jahres ist mir das bewusst, weil das ist doch so eine Art Krippelvirus, oder? Gar schlimmer als trocken. Ja, weil da kommt es oben und unten raus. Richtig. Gleichzeitig. Ja. Flüssig. Kein schöner Anblick, glaube ich. So, und Stefan wird uns die Farbe erklären? Nein. Und das wünscht man auch keinem, dass er das hat, aber es ist halt gefährlich, ne? Also immer schön aufpassen. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich diese Welle überstanden habe. Ja. Gut so. Ja, dann sind wir auch schon bei den ersten drei Monaten durch. Ja. Der kleine Jahresrückblick bei blog.über.de. Und im Hintergrund läuft schon eine Weile unser diesmaliger Pausensong Build a Rome. New Year's Resolution, ich glaube, der passt ganz gut zum Jahreswechsel. Aus dem Podsafe Music Network. Genau, da hören wir übrigens auch schon die ganze Zeit als Soundteppich ja den Karl Kebetsch mit seinem Song Breezy. Ja. Und als Titelsong haben wir haben es schon lange nicht erwähnt, deswegen will ich einfach noch mal kurz darauf eingehen, One Monkey Don't Stop the Show von Brick Daniels. Brick Daniels, genau. Brick Daniels, okay. Ja, und da hören wir jetzt einfach mal ein bisschen in diesen Sound nochmal rein. New Year's Resolution von Build a Rom. Das soll Indie-Rock sein und ja, genießt den Song. Letzte Mal ist es. Herzlich willkommen zurück. Ihr seid immer noch beim blog.über.de Podcast. Ja. Und wir sind mit René und Stefan. Mit René und Stefan. Falls ihr es vergessen habt, da fällt mir eigentlich, ich habe schon lange kein Sekt mehr getrunken. Ja. Mach doch mal was Kühlschrank. Wann ist euer Kühlschrank voll? Sind ja nur alkoholische Getränke. Ja. Achso, willst du einen Rhinos haben? Nee. Oder, gut, Rhinos Energy trinken wir nächste Sendung wieder. Ey, sag mal, die Flasche ist leer. Ja, du hast eine leere Flasche in den Kühlschrank gestellt. Kannst du mal kurz zur Tankstelle checken? Komm, du hast da bestimmt noch irgendwo welche. Hier, das ist doch gar kein Geschirrspüler, das ist doch bestimmt schon. Nee, das ist der Vorrat. Das ist der zweite Kühlschrank, das ist der Alkoholkühlschrank. Nee, aber da muss irgendwo eine ganze Kiste Sekt noch stehen. Ja, ist egal. Ich werde überleben. Na toll. Na toll. Also, das Glas ist nicht mal halb voll, kann ich euch sagen. Es ist, natürlich ist es halb voll. Es ist nicht halb leer. Okay, ja, das stimmt auch. Aber ich muss mal sagen, also es sieht sehr weihnachtlich hier aus. Viele weihnachtliche, dekorative Gegenstände. Ja, weil wir zeichnen ja, das haben wir noch gar nicht, das habt ihr vorhin beim Gespräch mit den Jungs vom Geil Ablagern Podcast mitgekriegt. Wir zeichnen ja am 23. Dezember im Moment auf. Wir haben das gemacht, weil wir wollen uns die Weihnachtszeit nicht versauen. Nein, wir haben Weihnachten, das ist einfach keine Zeit dazu. Und also ich habe Zeit. Ja, du hast Zeit. Du wolltest nicht. Du wolltest nicht, dass ich das alleine mache. Nee, ich wollte nicht, dass du das alleine machst, richtig, weil ich finde, du machst viel zu oft was alleine. Also? Entschuldigung, die Beziehungszeit müssen wir jetzt wohl nicht unserem Zuhörer anbieten. In der besten Ehefrau. Ja. So, damit haben wir jetzt auch noch die Zielgruppe erweitert. Ja. Ja, also wie gesagt, heute ist erst der 23. Morgen feiern wir Weihnachten, Heiligabend. Genau. Aber wenn ihr das jetzt hört, ist der schon eine Woche her sozusagen. Mach's nicht so kompliziert. Genau. Aber zum ersten Mal halt, wie gesagt, Stefan und ich in einem Raum. Genau. Bei der als Aufsendung des Podcasts. Wir haben ja sehr viel Zeit miteinander verbracht. In einem dunklen Raum mit zwei Kerzen. Komm, ich habe das Licht angelassen. Ja, sonst hätte man hier nichts sehen können. Obwohl, dann hätte man das Kerzenknistern vielleicht besser gehört. Das wäre noch romantischer, hä? Ja. Aber das Kühlschrankgeräusch stört ja dagegen. Warte, hört man den wirklich so? Nee, den hört man nicht. Ja. Gut, wir sind aktuell bei Monat April. Jetzt müsste April kommen, richtig. Im April... Ja, da war ich beim Inder zum ersten Mal. Und zwar nicht alleine, sondern mit Axel und seiner Freundin. Ach so. Kannst dich noch daran erinnern? Jetzt ja, weil wir haben ja damals zusammengearbeitet. Ich kann mich erinnern, du hattest mir im Büro davon berichtet. Richtig. Und im Blog. Im Blog auch, genau. Und danach muss ja ein sehr schönes Erlebnis gewesen sein, wenn du so breit trittst. Ja, und danach sind wir noch in den Trittlerpark gegangen. Warum warst du da? War das eine rechtliche Geschichte oder war das was Computertechnisches? Es ging auch um Arbeit. Da können wir doch jetzt eigentlich drüber. Ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ging um was Rechtliches, ne? Richtig. So Rechtsberatung war es aber nicht. Nein. Eine Rechtsberatung war es nicht. Darf man ja gar nicht. Nee. Stimmt, ich erinnere mich. Eine sehr interessante Sache. Leider können wir dazu hier nichts sagen. Nein, wollen wir auch nicht. Schade eigentlich. Ich fand es sehr interessant. Ja, aber lustige Zeit. Ich werde meinen eigenen Podcast machen und dann werde ich es vielleicht mal ganz anonym erzählen. Na, dann verrate ich ganz andere Dinge von dir. Okay. Dann lass uns das Thema wechseln. Auf jeden Fall, bei Minder hat geschmeckt. Ja, muss ich sagen, war positiv überrascht, weil Inder klang mir so exotisch, ich wusste nicht, was mich da erwartet. Curry, würde ich sagen, ne? Ja, also... Kannst du dich erinnern, was du gegessen hast? Da gibt es ganz normale Sachen. Schnitzel. Nee, Schnitzel. Stefan isst nämlich immer Schnitzel. Ja, da weiß man, was er hat. Ja, toll, da brauchst du mal auch nicht weggehen. Ja, eigentlich auch nicht. Dann müssen wir meine nächsten Termine absagen. Ja. Ja, was dann, hast du gegessen? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Huhn auch nicht. Irgendwas mit 6 Armen und 8 Beinen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Guckt mal einfach in den Beitrag. Sag mal die ID-Codes. Die ID ist die 1276. 1276 ist ja schon. Ja, und wenn ich mal nicht Prost, wenn ich mal nicht beim Inder bin, dann war ich mit Dirk Wilexen am Potsdamer Platz und auch im Kino. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es ein schönes Foto von Dirk. Auf der Wiese. Richtig. Hat Eindruck hinterlassen. Und ich kann mich erinnern, den Podcast, den wir danach gemacht haben, da haben wir mit Vogelgezwitscher. Kann das sein? Ja. Atmosphäre am Potsdamer Platz. Ja. Das echt? War sehr geil, weil es war richtig warm und wir hatten noch essen. Guck mal, sehen aus wie Zigarren. Ich bin auch nicht Raucher. Nimm mal eine. Ich bin auch nicht Raucher. Übrigens, für alle, die noch rauchen, wäre doch was Schönes, was man sich vornehmen könnte. Da könnt ihr euch nämlich so eine Konfektkästen hier. Das ist der Lind. Oh, das ist sogar ein Lindkasten. Jetzt hast du Werbung, es gibt natürlich noch andere. Nee, man darf jetzt offiziell. Ich warte lieber. Wenn du umfällst, dann esse ich das. Da nicht. Ist Likör drin. Echt? Hier, nimm mal meinen auch noch. Mir schmeckt aber lecker. Boah, ist ja widerlich. Also, wie schmeckt's? Boah, also, das habe ich noch nicht gegessen. Hast du gerade Lind gesagt und jetzt hast du hier bleiben? Ja, nicht, dass wir dann Ärger kriegen. Nee. Aber, gut. Die Stäbchen, die aussehen wie Zigarren, die solltet ihr euch sparen. Also, was seid denn, ihr mögt? Das steht aber auf der Rückseite. Dann, ihr habt eh einen komischen Geschmack. Ihr wisst es doch. Wie, sprichst du jetzt auf unsere Wohnung an? warte mal. Rum. Das ist doch bestimmt. Rum. Ja, könnte rum. Sein. Egal. Potsdamer Platz, ihr wart im Kino. Du und Dirk, ihr wart richtig. Im Kino. Ah, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen Film wir geguckt haben. Boah. Doch, obwohl, warte mal. Boah. Das war der Film. Was ist aber René hat gerade seine 5 Minuten. So, erzähl. Die kennen ja sonst nur von Leo. Boah, aber es ist wirklich eklig. Also, echt? Ey, es ist doch lecker. Das hätte früher gar nichts haben können. Erzähl. Ich glaube, wir haben den Oscar-prämierten Film geguckt. Welchen Oscar-prämierten? Kennst du den? Was sagt man? Den Oscar kriegt er zuletzt. Fred. Nee. Was denn dann? Über die Stasi, wie ist der? Ich weiß es nicht. Den habt ihr damals schon gesehen? Nee. Ja klar, war doch gerade im April. Gerade im April. Ich weiß es irgendwie nicht. Ist egal. Guckt einfach in den Beitrag. Sag mal die ID. Die ID ist die 1295. Und im April war auch noch für Dirk ein schönes Ereignis. Und zwar konnte er ab April mit Highspeed surfen. Da war er sehr stolz drauf. Wie schnell ist der Highspeed? 16.000. Boah, 16 Mbit also. 16 Mbit. Wie viel Upload? Das ist ja mal interessant für uns. Upload? 1 Mbit. 1 Mbit, das ist auch schon eine Menge mehr. Also ich glaube, also wir haben jetzt 4 Mbit, wir sind bei 2. Aber nicht Upload. Nee, um Gottes Willen. Wir haben 4 Mbit. Wieso hast du nur 4 Mbit? Hat Kabel Deutschland so viel Werbung gemacht? Ja, Kabel Deutschland hatte uns ein Brief geschickt. War das eine Mogelpackung? Kabel Deutschland hat im Oktober, hat gesagt, im Oktober, wir haben, ich weiß nicht, im August oder so haben wir einen Brief bekommen, im Oktober wird hochgesetzt auf 10 Mbit. Und ich hatte im Oktober dann angerufen, habe gefragt, wo die 10 Mbit sind. Und da haben sie gesagt, es verschiebt, aufgrund der großen Nachfrage verschiebt es sich in den Januar. Aber jetzt frage ich mich, was hat die Nachfrage denn mit der Leitung zu tun? Nein, vor allem, welche Nachfrage? Die haben doch selber entschieden, dass es zugeht. Du hast sogar nicht nachgefragt. Ja, komisch. Egal. Kabel Deutschland. Also, ja, 16 Mbit ist natürlich ordentlich. Das ist ordentlich, ne? Ja. Und im April haben wir wieder unsere Maite, die war nämlich auch wieder aktiv. Und hat Sport getrieben. Wo? Im Flaming, vielleicht erinnerst du dich. René gießt sich gerade was ein, der ist nicht auf Toilette, um es vielleicht zu kriegen. Ich habe mich schon lange alle gekriegt. Du trinkst ja jetzt gar keinen Alkohol mehr, sondern was, ne? Ist ja alle. Morgen ist Weihnachten. Schon Weihnachten versaut, ne? Ja, Maite treibt Sport, was hat sie gemacht? Flaming Skate. Ach, Skate mal. War auch ein sehr schönes Thema. Und vielleicht wird er der ein oder andere im nächsten Jahr auch mal dahin fahren. Skaten ist übrigens ein Sport, den ich sehr empfehlen kann, weil er den ganzen Körper beansprucht und somit die meisten Muskelgruppen. Also sie hatte, glaube ich, auch ihr Fahrrad noch mit und ist dann beides mal gefahren. Und Leo ist, glaube ich, gejoggt, also gelaufen. Ist nicht Leo geskatet? Also ihr Leo, der Es kann Leo sein, dass sie beide... Ich glaube, der ist geskatet. Hatte sie nicht dann irgendwie gesagt, ist ja zu viel? Und sie ist dann mit dem Fahrrad hinterher. Ich glaube, ja. Aber nee, es gab auch ein Foto von ihr auf Skates. Ja, die hatte die Skater garantiert mit bei. Ja. Und ja, war auf jeden Fall sehr schön, sehr sportlich. Der Mai, jetzt sind wir schon im Mai. Das halbe Jahr nähert sich dem Ende. Ja, wir hatten Restaurants, wir hatten Kinobesuche und wir hatten Musicalbesuche. Maite. Unter anderem, Maite war im Daddy Cool Musical. Wo war sie, in welchem Musical? Daddy Cool. Daddy Cool, ja. Und ich und Dirk, oder Dirk und ich, so muss es ja heißen, bei Best of Musical im Mai. Wobei bei Best of Musical nicht alle Musicals vorkamen aus rechtlichen Gründen. Weil soweit ich weiß, gibt es zwei Musical-Veranstalter. Ja, und natürlich nur die eine. Du hast mir das erzählt? Richtig, so war das. Ja, wir hatten uns auch welches gemacht. Musical war nicht dabei, wo man sagt, großes Musical? Dann kennst du so. Lena ist gerade hier. Ja, Lena und Julia sind hier gerade angeschlossen. Lena übrigens aktuell, wie alt ist sie? Fast 4 Monate. Aha. Ja. Ein Lächeln. Unsere kleine Prinzessin. Ja. Ja. Der Sekt ist alle. Der Sekt ist alle. Den Kasten. Ja. Morgen haben die den noch. Welches auf. Musical war nicht dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es gab ziemlich viele Musicals. Wo man sagt, die sind sehr Stück. Ja. Die präsentiert wurden. War auch sehr schön und sehr teuer, aber egal, man gönnt sich ja sonst nichts. Was hat er bezahlt? Ich glaube, eine Karte hat 46 Euro. Es geht aber nicht teurer heutzutage. Stefan ist teuer gewöhnt, kannst du mal irgendwie... Was? Den Kaviar rausräumen. Ja, hol mal den Kaviar. Und sowas kannst du mich nicht glücklich machen. Den können wir ja strecken. Ah, hier, mit dem Kuckuckkuchen kannst du nicht... Kuku, was? Kennst du das noch? Kuckuckkuchen. Kuckuckkuchen, das ist von Pizzi. Unsere kreative Pizzi. Was hat die gemacht für einen Kuchen? Ein Kuckuckkuchen. Übrigens für Julia, du kannst dir mal einen Stuhl neben dich hinsetzen, damit du mal mitkriegst, was hier so im Blog läuft. Bei Julia, muss man dazu sagen, hört seit der dritten Folge unser Podcast nicht mehr. Was? Ja. Wollen wir zu mir gehen? Ja. Weiter aufzeigen? Kann man Pause drücken? Ja, nicht mehr. Und dann machen wir da weiter. Ja, Kuckuckuck. Irgendwann verdonnert dazu alle auf einmal hintereinander. Aber es gibt heiße Fans, die hören wirklich, die kriegen uns ab der 20. Folge mit und hören dann alles rückwärtig von vorne bis hinten durch. So, Lena kann ganz schön. Die hören dich rückwärts. Nein, ja doch, nee, weiß ich nicht, wie die das dann hören, aber auf jeden Fall wird die erste Folge und die zweite und die dritte jetzt runtergeladen. Wenn du mich angrinst, Lena, dann kann ich nicht arbeiten. Ja, Kuckuckuchen. Was ist Kuckuckuchen? Kuchen, der aussieht wie eine Kuh. Richtig, sonst würde er nicht Kuckuckuchen heißen. Also Kuh hoch 2, Kuh zum Quadrat. Achso, Kuh hoch Kuh. Egal. Und den hat, für wen hat Bitsy den gemacht? Stefan, kannst du mal meine Tochter in Ruhe lassen. Die hält meinen Finger fest. Du, wir nehmen hier auf. Die kann ganz schön fest zudrücken. Zugreifen, ja. Ja, und für wen hat sie den gemacht? Nur so. Ich kann dir ehrlich gesagt den Hintergrund nicht sagen, das ist schon zu lange her. Ich dachte, du liest die Beiträge wenigstens noch einmal an, wenn du die hier schon... Wir bräuchten mal einen Redaktionsleiter irgendwie, ja. Der uns auch Informationen zugibt. Wir sollten vielleicht... Ja, so Flöße, die uns das jetzt hier... Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal aufrufen, dass wer immer auch Lust hat, an unserem Podcast mitzuwirken. Also wir brauchen im technischen Bereich bestimmt noch die eine oder andere Unterstützung. Julia, du bist da ausgeschlossen. Wieso? Deswegen? Hat sie keine Ahnung von Technik? Nein, weil sie unseren Podcast nicht kennt. Ach so. Pflicht ist natürlich, also wir machen ein Bewerbungsgespräch über Skype, würde ich sagen. Ja. Und Pflicht ist natürlich, dass man die letzten Folgen des Podcasts gehört hat. Definitiv. Und wir sagen euch, es gibt auch einen Test, wir sagen euch eine Beitrags-ID und ihr müsst uns sagen, was das Thema war. Genau. Wir spielen, nee, weißt du, was wir machen? Das ist doch mal eine gute Idee. Wir spielen das Frage- und Antwortspiel mit den Leuten. Das wird meine Oma spielen. Ja, übrigens, gutes Stichwort. Wir haben eine sehr, sehr alte Zuhörerin und Leserin. Das war jetzt aber nicht nett. Sie ist sehr alt, dafür kann sie ja nun nichts. Julia wollte eigentlich noch rausfinden, wie alt sie ist. Oh, jetzt habe ich dich richtig reingezogen. Hättest du mal nicht gesagt. Nee, aber es liegt daran, weil du siehst das hier nicht an. Sie soll angeblich über 70 sein. Ja. Ich weiß es auch nur, weil wir ihren 70. Geburtstag... Ist das richtig? Ja, ja, was habt ihr denn weil wir ihren 70. Geburtstag gefeiert haben, aber sie macht den Eindruck halt einfach nicht. Und sie hört unseren Podcast regelmäßig und sie liest auch den Blog regelmäßig. Kenn ich ja sogar, glaube ich. Ja, kennst du, weil da hatten wir dieses Tassenerlebnis. Ja, ich habe... Oh. Ich habe eine E-Mail bekommen. Von Order-ID DECAC9 von Gordo... Ja, Sven. Er weiß, was René wieder bestellt hat. Nee, Sven. Weil auf Beate Use warte ich noch auf ein Geschenk. Nee, also, du musst ja morgen noch ankommen. Ja, nee, wie war das gewesen? Da, Stefan, Mensch, kannst du mal mit dem Kind rausgehen? Ey. Nee, ich wollte mir das Tassenerlebnis. Das Tassenerlebnis. Kann ich mich noch genau dran erinnern? Ja. Wir waren eigentlich da, um DSL-Anschluss einzubringen. Genau. Und ich hielt eine Tasse mit heißem Tee in der Hand und das klirrte ganz doll und plötzlich hatte ich nur den Griff in der Hand. Können wir das mal nochmal nachstellen? Hast du nee, wir haben keine geklebten Tassen zu Hause. Mhm. Ja. Gut, so viel zu unserer ältesten Zuhörerin. Wenn jemand älter meint, er sei älter, dann soll ich gerne mal bei uns melden. Genau. Axel. Axel, schon wieder Axel. Läuft er noch? Jetzt läuft er. Jetzt läuft er richtig. Straßenlauf im Mai. Frohnauer Straßenlauf. Genau. Das war so einer der ersten Vorbereitungsläufe. War das der, wo du dabei warst? Wenn nicht sogar der erste. Da war ich nicht bei. Bei dem nicht? Nein. Wie viele Kilometer? Weiß ich gar nicht. Der war aber lang. Ja, genau, der war richtig lang. Ne? Ja, das war so Axels erste Generalprobe in Vorbereitung auf? Den Berlin-Marathon. Genau. Der ja, wir können schon verraten, ihr wisst es ja vielleicht auch, leider nicht geklappt hat, weil Axel verletzt hat. Stimmt, Axel war nicht dabei, ja. Aber beim Airport-Run war er dabei, der kommt dann später noch. Und der Airport-Run war ja ein Jahr vorher, wurde der ja verschoben, ne? Oder richtig. Wegen somit war der zweite Airport-Run der erste Airport-Run. Ja. Wegen Hitze. Ja, es war zu heiß. Ah. No. Hätte Dirk, man später laufen müssen. Dirk war auch sportlich, er war nämlich beim DFB-Pokalfinale. Hat aber nicht mitgespielt. Auf jeden Fall ein Highlight. Nein, er hat nicht mitgespielt, weil ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Wann war das gewesen? Ende Mai. Ende Mai. Siehst du, das war ja auch das war im Olympiastadion? Ja. War da die Football-Saison schon vorbei? Ich denke schon. Siehst du, weil das war ja für mich das traurigste Erlebnis in diesem Jahr, muss ich mal dazu sagen. Die NFL Europa. Du guckst schon wieder so scheiße. Kommt gleich die Tränen. Nee, ja, Julia guckt auch. Julia meint jetzt bestimmt, dass wir so eine Worte nicht sagen dürfen, aber wir setzen den Podcast auf. Achso, ist das kein Fernsehen? Bist du traurig, dass kein Football mehr? Ja, Julia ist auch sehr traurig. Julia hat sich, muss man dazu sagen, weil man sie sicherlich schlecht hört, da hat sich geärgert, dass sie nicht nochmal mit dabei war. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe glücklicherweise die letzte Saison richtig genossen. Ich habe mir gesagt, ich werde einfach mal richtig genießen und nicht nur durch die Kamera gucken bei den Spielen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, sehr trauriges Ereignis für mich. Und kein Football mehr in Europa. Kein Football mehr in Europa. Nicht auf diesem Level. Nicht auf diesem Level. Also Football ist natürlich weiterhin. Ich bin auch weiterhin im Bereich von Football aktiv. Ja, aber ich bin halt sehr traurig aktiv. Naja. So, ich glaube, wir müssen mal kurz in uns gehen. Machen wir Pause kurz. Nein. Genau. Nee, damit Zeit haben wir nicht. Wir sind schon Gedanken kommen. Oh Gott, wir sind schon bei fast über eine halbe Stunde. Das macht doch nichts. Es ist die letzte Sendung, da können wir mal richtig die Sau rauslassen. Richtig die Sau rauslassen. Ja, gut. Also DFB-Pokal im Olympiastadion mit Dirk als Helfer, der sehr viel geholfen hat. Ne? Definitiv. Der übrigens auch beim Football geholfen hat. Und ja, war das auch in diesem... Beim Freiwilligentag. War das, das war auch 2007, soweit ich weiß. Nein, 2006 war das. Ach, das war schon 2006. Ja, ja. So lange ist das schon her. Also durch Dirk kriegt man eine Menge an Sportereignissen in Berlin mit. Das auf jeden Fall, ne? Ja. Und durch unseren Blog kriegt man noch andere Ereignisse mit. Und zwar süße Fotos von kleinen Elefantenbabys. Stimmt. Auch ein sehr beliebter Beitrag, habe ich übrigens gesehen. Tierpark. Also das war quasi das Pendant zu Knut. Da wurde nochmal weg vom Mainstream. Ja, sozusagen. Könnt ihr euch kurz mal rebellisch geben und sagen, hier, es gibt auch andere Tiere als Eisbären. Genau, richtig. Elefanten. So ist es. Elefanten haben lange Rüssel übrigens. Vorne. Ja, am Kopf. Ja, dann sind wir schon mal genug. Ey, überleg mal, Elefanten. Treffen sich zwei Elefanten, sagt der eine. Komm, Rüsselvergleich. Wenn es der weiß aussieht, ja. Der war. Der Alkohol tut ja nicht gut, ja. Der kann ja Leo bessere Witze, hat die jetzt fertig. Juni, weißt du noch, was im Juni war? Juni war für mich. Oh ja, da ein hat Umsturz, sich dein Leben verändert. Ja, der Umsturz in meinem Leben sozusagen. Der Umsturz? Wo ich mich übrigens nochmal ganz, ganz, ganz doll. Eigentlich hatte ich vor, das in Julias Abwesenheit zu sagen, weil sowas kommt immer besser, weil es nicht so gestellt wirkt. Ja, nur wenn mal Julia nicht den Podcast hört. Nee, ich wollte, nee, das war eigentlich was Positives, weil Julia eigentlich sehr großen Anteil daran hatte, dass ich im Juni meinen Beruf gewechselt habe. Also nicht meinen Beruf nicht, meine Berufung ist dieselbe geblieben. Ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt und... Das heißt, du machst jetzt schon 7 Monate deinen Job. Richtig. Überleg dir das mal. Ja, ich bin ein halbes Jahr dabei, bin sehr glücklich und zufrieden und für mich war es eine Erweiterung, ein Fortschritt, also ich... Eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung, genau. Nach hast einer du Flasche, in der alten Firma nicht kriegen können? Nach einer Flasche Sekt fällt einem sowas nicht bei. Vielleicht nicht in dem Tempo. Okay. Und vielleicht nicht in dem Maße. Ja. Nee, also muss ich sagen, wie gesagt, das war eine Entscheidung, die mir auch nicht leicht fiel, weil wenn man einen sattelfesten Job hat, ist es immer schwierig zu sagen, man lässt hier was Neues ein. Stimmt. Aber ich bin dieses Experiment, Berufstausch eingegangen. Ja, mit sehr positiven Ergebnissen. Na, das ist doch die Hauptsache. Danke, Julia. I love you. Ja. Nicht schlecht. Und du hast noch ein neues Hobby gehabt im Juni. Im Juni habe ich ein neues Hobby gehabt. Jetzt ja. Wird Julia sagen, wie im Juni? Der hat doch alle 2 Wochen ein neues Hobby. Genau. Nee, wie viel hast du gesagt? Wie viele Wochen halte ich? 2 Wochen, ja. Julia ist, und zwar ging es um was? Julia sagt, meine durchschnittliche Hobbyzeit ist 2 Wochen. Und im Juni war es... Zeichnen. Nee, Zeichnen war später. Zeichnen, ne? Doch, Tatsache. Mensch. So lange ist es schon her. Gut, dass du Mühe hast. Ja, Comic zeichnen, richtig. Ja, nicht schlecht, ne? Ich überlege gerade. Ist auch schon eine lange her, die Zeit. Müsste ich mal wieder aktiv werden in diesem Bereich. Wir sind schon ausgetroffen. Was ist denn im Moment mein Hobby? Im Moment ist dein Hobby... Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin so selten da. Was lag heute noch? Ich wollte gerade sagen. Gitarre spielen. Was lag heute noch auf der Couch? Gitarre spielen. Ich bin das vor. Nee, da in dem Haus sind so nicht, weil da sind die Texte scheiße. Doch, er kann das wirklich toll. Hat da die Hosen voll jetzt. Also ich spiele nicht erst seit Juni, ich bin seit Juni wieder aktiv dabei. Also egal. Dann sind wir ja fast schon durch, ne? Genau. Ja, im Juni hatte Dirk Hürsten noch einen Bericht über sein WLAN-Erlebnis. Er hat WLAN gehackt. Ja, seine Nachbarn besser gehackt. Er hat WLAN gehackt. Ja. Übrigens, ich bin auch im Moment stolzer Besitzer von WLAN. Ja, muss ich sagen, eine sehr schöne Freiheit. Ich hatte es auch erst auf hier Open. Ohne Security, wozu auch? Man teilt ja gern. Eben, soll jeder aber was von haben. Seit Schäuble ja alles aufzeichnet, bin ich vorsichtig, weil dann werden Daten von mir aufgezeichnet, die gar nicht von mir sind. Wenn jemand das anders ist über das Risiko. Netz surft. Weil dann sieht es nachher so aus, als wenn es mein YouPorn-Account ist, der dann. Nein, ist jetzt hast du aber Schleichwerk. Nee, jetzt habe ich Stefan wieder traurig gemacht, weil ich habe ja nicht gesagt, auf welcher Top-Level-Domain das liegt und wie es geschrieben wird. Also. Jetzt werden einige versuchen. J-U-P-O-N, YouPorn. Jetzt musst du noch 3 andere Anbieter sagen. Warte. Jetzt müsste ich mich leider noch mehr als ein Jahr zurückerinnern. Ja. Dazu soll ich jetzt auch hier nicht. Das könnte dir falsch ausgehen. Ja, richtig. Obwohl, da könnte ich Stefan mit reinreißen. Oh ja. Weil das hat beruflich hinter unsere gemeinsame Vergangenheit. Genau. So haben wir uns kennengelernt. Stimmt. Wir haben uns im Pornogeschäft kennengelernt. Ja. Weiß das eigentlich schon jemand? Ne, wir stehen das. Ich weiß, dass bei einer Firmenfeier das mal breitgetreten wurde. Richtig. Und es ging sogar so weit, dass erzählt... Darf ich das jetzt sagen? Nein. Nee, wirklich nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein, das ist. Jetzt habe ich sie gerade heiß gemacht. Ich weiß, dann versuche ich es zu sagen, ohne dass ich die genauen Details ändere. Es wurde dann, das ist so weit gegangen, dass gesagt wurde, Stefan hätte eine Tätigkeit gemacht in seiner Vergangenheit, die er gar nicht wirklich gemacht hat. Ja. Ja. Weil die Leute keine Ahnung haben. Wer Details wissen will, der soll uns einfach mal eine Mail schicken. Das ist ein gutes Stichwort. Hier stehen die Kontaktmöglichkeiten. Achso, ja, super. Ich darf zum ersten Mal die Kontaktmöglichkeiten vorlesen, weil ich habe die immer nicht im Kopf. Hier sind sie. Und zwar könnt ihr uns eine Mail schicken an blog@juba.de. Ihr könnt unser Kontaktformular nutzen. Das findet ihr, wenn ihr auf blog.juba.de geht, auf der rechten Seite. Und ihr könnt auch einen Kommentar auf den Beitrag, auf den aktuellen, zu diesem Podcast abgeben. Oder die beste Möglichkeit ist natürlich ein Kommentar zu hinterlassen, ein Audiokommentar. Und dazu ruft ihr einfach die 030 202 368 03 an. Und das könnt ihr auch kostenlos tun. Dazu geht ihr auf unsere Webseite, klickt auf Kontakte und da ist ein grüner Telefonhörer und dann bezahlt euch Go Yellow das Gespräch. Ihr gebt eure Telefonnummer ein und dann werdet ihr zurückgerufen und mit unserer Mailbox verbunden. Ja. Dann sind wir ja fast durch für diese Sendung. Ich hatte mir aber noch Notizen. Weil es waren noch Sachen, die liegen mir unheimlich am Herzen. Du willst sie dieses Jahr noch loswerden. Die will ich dieses Jahr noch loswerden, weil ich keine Altlasten mit ins neue Jahr nehmen möchte. Und zwar, wir haben Markus Geburtstag vergessen. Nein. Also ich habe nicht vergessen, ich hatte ihn ja angerufen, aber wir haben vergessen, ihn im Podcast zu gratulieren. Ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen und muss aber auch dazu sagen, wendet euch an uns. Julia möchte was sagen. Jetzt doch nicht. Ach so. Ich will jetzt nicht. Ja. Hoffentlich hat man das jetzt nicht gehört. Ja. Ich wiederhole noch. Nein. ja, Marco ist dann aber auf die Idee gekommen, er könnte ja demnächst mal selber einen Audiokommentar, an dem er sich zum Geburtstag gratuliert, abschicken. Dann passiert sowas nicht. Okay. Denn diese Aufforderung gilt natürlich an euch alle. Schickt euren Audiokommentar mit euren Geburtstagsgrüßen an euch selber einfach mal an uns und wir spielen die dann noch zum richtigen Zeitpunkt ein. So machen wir das. Das ist die eine Sache. Geburtstagskinder. Eigentlich nicht. Ja, lass mal diese Sendung unter den Tisch fallen. Ja, alle, die Geburtstag haben. Wir hatten Geburtstag der Weihnachten. Auch wir können mal die grüßen, die über Weihnachten Geburtstag haben. Ja, wir das kennen in der Familie, haben wir einen Fall am 25. Das immer ist nicht so 26. einfach. Am 26. Ja. Julia hat auch kurz stimmt, Julia hat ja auch Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Übrigens, weil du den Kasten da hattest, den Lind Konfektkasten, ja. Da ist ja ein ganz widerliches Zeug drin gewesen. Nein, fand ich nicht. Das war lecker. Hier, mach mal den Deckel rum, diese langen Stäbe. Nee, das ist Alkohol. Ja, war widerlich. Macht ja nichts. Alkohol, widerlich. Nee. Dann noch eine andere Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ein Kollege aus meiner neuen Firma, oder besser gesagt ein Geschäftspartner, ist derzeit schwer erkrankt an einer Lungenentzündung. Ich hoffe, dass er gesund ins neue Jahr starten kann. Ich weiß auch, dass er unser Podcast hört. Er hat uns auch schon einen Beitrag geliefert. Die Buschamir-Geschichte war das. B-L-O-G, also dieses NATO-Alphabet, diese Buchstabierung. So, wir hatten damals aufgerufen zur Buchstabierung unserer genau. Webadresse im NATO-Alphabet. Das hat er uns geschickt. Ja, also gute Besserung und ja, auch von mir natürlich. Dass das im neuen Jahr alles ein bisschen schick wird wieder. Kann ja nur besser. Und ich nicht deine Aufgaben mit übernehmen muss. Das so, du hättest jetzt nicht sagen. Ja, nee, das ist immer blöd wegen der Arbeit, wenn man Gesundungswünsche bestimmt. Ja, und vielleicht noch auch an Amazon und Sony BMG den Aufruf, vertragt euch wieder. Es ist schon scheiße, wenn man ein großes Musikunternehmen ist und Amazon verklagen möchte und auf einmal seine Titel nicht mehr bei Amazon findet und das im Weihnachtsgeschäft. Vielleicht sollte man da manchmal ein bisschen vorher nachdenken. Ja. War eine Kurzschlussreaktion. War sicherlich eine Kurzschlussreaktion. Ja, egal. Ja, so ist das. Hast du noch was zu sagen zum Jahreswechsel? Ich habe alles gesagt, was gesagt werden muss. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Fürs nächste? Ja. Nee. Ich denke, man muss sich jeden Monat ja was vornehmen. Natürlich. Echt? Nimm dir jetzt was, komm, nimm dir mal was vor und ich sorge dafür. Ich kann mir nichts vornehmen. Ja, habe ich mir was vorgenommen? Nee. Ich werde ja noch gucken. Ich mache am 1.1. meinen Plan. Am 2.2., am 3.3., am 4.4. Cool. Ja. Julia staunt gerade. Die glaubt da nicht dran. Doch. Nein, Plan kann man ja machen. An die Pläne glaube ich schon. Also man muss schon zielgerichtet durchs Leben gehen, weil sonst kommt man nirgendwo an. Richtig. Also sucht euren Hafen fürs nächste Jahr, damit ihr wisst, wo ihr hin wollt. Euren Hafen. Ja, Stefan. So war's. Dann überlasse ich dir jetzt das Schlusswort. Mir. Okay. Unsere Zuschauer nochmal beglücken so richtig. Ja, jetzt hast du schon wieder Zuschauer gehabt, sind Zuhörer. Ja, Zuhörer, Entschuldigung. Ich habe immer diese Fernsehkrankheit. Ja, du kommst vom Fernsehen, das hört man dir jede Sendung an. Ja. Ich versuche es aus meinem Kopf zu kriegen. Das war die 38. Folge, der Silvester-Blockcast sozusagen. Die letzte in diesem Jahr? Die letzte 2007. nächstes Jahr sind wir am... Ach, weißt du es noch? Nee. Am 13. Januar sind wir wieder. 13. Januar gibt es uns wieder. Ja, Sonntag, 13. Januar. Hoffentlich ist ja kein Freitag, wollte ich gerade sagen. Das wäre auch mal was Neues. Nein, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut rein ins nächste Jahr. Ja. Und ja, wir hören uns gesund und munter wieder. Und wir freuen uns wie immer, dass ihr den Podcast runtergeladen habt. Und ihr seid einfach geil. Und ja, hört wieder rein in den kommenden Podcast. Genau. Vielen Dank fürs Hören. Und ja, zur Belohnung habt ihr heute eine richtig lange Version. Stimmt, wenn das eine Belohnung war. Das war eine Belohnung. Gut, dann war's gut. Und Lena freut sich auch. Die ist nämlich wieder da. Ja. Ja. Da, siehst du? Lena hat auch nochmal Tschüss gesagt. Das war der erste Auftritt von Lena. Nee, der erste war es gar nicht. Der zweite. Gut, aber lass uns die Verabschiedung jetzt nicht nur in die Länge ziehen. Genau. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Guten Rutsch. Tschüss. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.